Das Zentralkomitee der Partei der Arbeit Koreas richtete am 28. Oktober ein Glückwunschtelegramm an die 18. Internationale Konferenz der Kommunistischen und der Arbeiterparteien. Darin hieß es, die internationalen Konferenzen der Kommunistischen und der Arbeiterparteien in der Vergangenheit hätten beim Austausch der Erfolge und Erfahrungen im Kampf für die Vereitelung der antisozialistischen Machenschaften der Imperialisten und die kräftige Entfaltung der sozialistischen Bewegung und bei der Verstärkung der gegenseitigen Unterstützung und Solidarität ihre Aufgaben und Ziele hervorragend erfüllt. Man sei überzeugt davon, dass die diesmalige Konferenz ein wichtiger Anlass dazu werde, dass die Kommunistischen und die Arbeiterparteien angesichts der Verschärfung der Konfrontation zwischen den Kräften für Souveränität und den nach Vormacht strebenden Kräften mit wichtiger Strategie und Taktik die sozialistische Sache siegreich voranbringen. Dann wünschte das ZK der Partei der Arbeit Koreas der Konferenz von ganzem Herzen viel Erfolg bei ihrer Arbeit.